Ausländische Massenmedien berichteten jüngst darüber, dass Genosse Kim Jong-un den Testschuss der ballistischen Rakete, die mit dem präzisen Fernlenkungssystem ausgestattet ist, geleitet hatte. Unter verschiedenen Überschriften wie Nordkorea gelang der Testschuss der ferngelenkten Rakete neuen Typs, meldeten die Nachrichtenagenturen TASS, RIA Novosti und Interfax, die Zeitungen Komsomolskaja Pravda und Rossiyskaja Gazeta, der Sender Echo Moskwy, die Internetnachrichtenagenturen Ruskaja Planeta und Regunium und das Internetfernsehen Miru24 von Russland, die britische Zeitung Telegraph, die Nachrichtenagenturen ANI, UNI und Indien-Asien, die Zeitungen Hindustan Times und Statesman, die Fernsehsender Genius und ND von Indien, die Nachrichtenagentur Zizi, die Zeitungen Tokyo Shimbun und Nihon Keizai Shimbun und der Sender NHK von Japan, die Nachrichtenagentur Xinhua und der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix von China, die ägyptischen Zeitungen Al-Pazr, Al-Yaum al-Sabia und Al-Misri al-Yaum und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ismus Studienkomitees, des nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit Hauptsitz in Nigeria, dass Kim Jong-un den Testschuss der mit dem präzisen Fernlenkungssystem ausgestatteten ballistischen Rakete geleitet hatte.